Einen wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Die derzeitige Wirtschaftskrise ist die durchschlagendste seit 80 Jahren. Sie ist weder nur eine Krise der USA oder von Opel, noch eine der Banken oder der sogenannten Globalisierung. Sie ist nicht weniger als eine fundamentale Krise dieser Gesellschaft. Dass sie heraufziehen musste, dass sie so brachial werden würde, hat einer seit vielen Jahren geschrieben. Zum Beispiel vor 10 Jahren im Schwarzbuch Kapitalismus. Robert Kurz ist kein Prophet und kein Apokalyptiker, wie manche dennoch so unken. Seine Neuinterpretation der Schriften von Karl Marx und mehr noch die Analyse der gegenwärtigen Tendenzen hat ihm diese Einsichten beschert. Wir hören heute einen Vortrag von Robert Kurz die nächsten 2 Stunden mit dem Titel »Hat der Kapitalismus sein Verfallsdatum überschritten?« Leidenschaftlicher Kapitalismuskritiker, der er ist, weist Robert Kurz seit über 20 Jahren darauf hin, dass Wirtschaftswunder und Wohlfahrtsstaat im Westen ebenso kurze historische Etappen waren wie der verblichene Staatskapitalismus im Osten, der sich selbst für real existierenden Sozialismus halten musste. Hat der Kapitalismus sein Verfallsdatum überschritten? Fragt Robert Kurz. Also, schönen guten Abend. Also, vor Ihnen sitzt ein sogenannter Zusammenbruchstheoretiker. Das ist in der Geschichte der Linken, des Marxismus, ein ziemliches Reizwort. Aus verschiedenen Gründen. Es gab eigentlich in der ganzen Geschichte der marxistischen Theorie nur 2 sogenannte Zusammenbruchstheorien, die von Rosa Luxemburg und die von Henrik Grossmann schon vor dem Ersten Weltkrieg und dann die von Grossmann Ende der 20er Jahre, also gerade kurz vor der damaligen großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Auf die beziehe ich mich eigentlich nicht. Die hatten eben noch nicht das Problem, dass sozusagen dem Kapitalismus die Arbeit ausgeht. Das war undenkbar. Ich komme dann auch nochmal drauf, was das Problem dabei eigentlich ist. Und ein Reizwort ist es vor allem deswegen, die wurden auch vehement abgelehnt, auch schon diese früheren minoritären Zusammenbruchstheorien, weil man dachte, das heißt, da wird ja ein Automatismus vorausgesetzt, der Kapitalismus bricht zusammen und dann wachen wir irgendwie morgen früh auf und alles ist bestens. Nicht? Der Kapitalismus ist weg und wir sind emanzipiert und das hat der Kapitalismus alles selber gemacht. Brauchen wir ja gar nichts mehr tun. Das ist natürlich ein gewaltiger Irrtum. Man muss auch sagen, dass der Begriff Zusammenbruchstheorie eigentlich eine negative Zuschreibung von außen ist. Das waren eben gerade die, die das nicht wollten, ne, die gemeint haben, das ist ein falscher Automatismus, der da drin steckt, auch in der Linken, die das nicht wollten, während also der Begriff bei Marx, der heißt ein bisschen anders, das ist nicht so bildhaft, Zusammenbruch, Batsch, Bumm, fällt um, ist tot, sondern das heißt innere Schranke, historische innere Schranke des Kapitalismus, der kapitalistischen Entwicklung. Und dabei muss man, wenn man das bei Marx genauer nachliest, was eben auch natürlich noch nicht die heutigen Verhältnisse und die Probleme der heutigen Krise reflektieren konnte, vor 150 Jahren, nicht? Der Marx wusste nichts, der kannte noch nicht mal das Auto, der wusste nichts von Mikroelektronik und dergleichen, von Handy und Internet, völlig klar, aber er hat eben die Logik, die innere Dynamik dieser Produktionsweise untersucht und dabei sozusagen eine allgemeine Logik, auf die ich dann später kommen werde, versucht zu reflektieren. Und innere Schranke, das ist was völlig Objektives. Das ist tatsächlich sowas wie eine Automatik, die zwar von den Menschen durch ihre Handlungen, nämlich in der Konkurrenz, in der universellen Konkurrenz auf dem Markt, selber hergestellt wird, aber das Resultat, die Resultante ihres Konkurrenzhandelns bringt etwas hervor, was sozusagen sich ihnen gegenüber verselbstständigt. Das ist eine Dynamik, die dann niemand mehr im Griff hat und die sozusagen diese objektive oder quasi automatische Seite ausmacht. Das ist bei Marx die Krise. Die ist also nicht gemacht von irgendjemand bewusst, sondern die stellt sich objektiv her. Und wenn es eine historische innere Schranke gibt, dann stellt sich die auch objektiv her. Hingegen die Kritik an dem Kapitalismus, die kann man natürlich auch ganz ohne Krise machen, weil dieses Verhältnis, dieses gesellschaftliche Verhältnis eigentlich, für manche Leute ist es vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehbar, aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, dieses gesellschaftliche Verhältnis namens Kapitalismus ist eine einzige Grundzumutung. Also diese ganze Art, sich auszuliefern an blinde Mechanismen, diese Art, sein Leben für die Maschine des Kapitals, für diese Verwertung, auf die ich gleich kommen werde, dann sozusagen sein ganzes Leben verwursten zu lassen, ist eine einzige Zumutung. Das kann man immer und jederzeit kritisieren, hat auch immer Kritikmomente hervorgebracht in der ganzen Geschichte des Kapitalismus. Das ist nicht abhängig von der Krise. Umgekehrt aber, die Krise kann, weil sie objektiv ist, auch eintreten, sogar die innere Schranke, wenn alle Menschen nichts, gar nichts anders mehr wollen als Kapitalismus. Das ist dann eben der Punkt, wo Marx sagte, ja, wenn also es nicht gelingt, dass ein gesellschaftlicher Wille, eine soziale Bewegung entsteht, die bewusst den Kapitalismus und seinen ganzen inneren Zusammenhang überwinden will und das auch praktisch tut, wenn das nicht sich herstellt, dann stürzt die Menschheit zurück in die Barbarei. Dann werden alle zivilisatorischen Elemente aufgelöst, dann geschieht eben flächendeckend auf dem ganzen Planeten das, was teilweise jetzt in peripheren Regionen schon längst im Laufe dieses Krisenprozesses, auf den ich gleich kommen werde, der letzten 30 Jahre ja schon passiert. Massensterben, Zerstörung der Reproduktion, Kriege übereinander herfallen, eben das, was Marx mit der Metapher Barbarei umschrieben hat. Also das muss man ganz genau unterscheiden, Krise und Kritik, praktische Kritik auch. Krise ist objektiv, Kritik und Überwindung ist nur etwas, was durch bewusstes Handeln der Menschen selber entstehen kann. Und das erfordert allerdings ein Bewusstsein, das momentan nicht so recht mehr vorhanden ist. Das heißt, da entsteht, wenn die Krise wirklich objektiv und wenn sie wirklich sogar eine historische innere Schranke dieser Produktionsweise ist und auf der anderen Seite die meisten Menschen gar nichts mehr anders wollen, als sich in diesen Formen reproduzieren, entsteht eine ungeheure Spannung. Und die droht sich eben auch in die Barbarei zu entladen. Da sitzt man dann nicht mehr so gemütlich zusammen. Das würden wir übrigens auch in Tschetschenien nicht oder nicht in Ruanda oder nicht in Somalia und in vielen anderen Weltgegenden nicht mehr. Gut, jetzt will ich versuchen, das in ein paar Abschnitten so ein bisschen durchzugehen. Zunächst mal mit sowas wie einer Ansicht, Draufsicht, so einer Art Oberflächensicht dieser Krise, dieser Krisenentwicklung, ihrer Dimension und so der groben Interpretation dieser Krise, wie wir sie so in den Medien, aber auch im normalen kapitalistischen Alltagsverstand bis in die Linke hinein, muss ich dazu sagen, so vorfinden. Also zunächst mal wäre mal die Frage zu stellen, wer erinnert sich eigentlich noch an den Frühsommer 2008? Da war nämlich die Situation und auch die Haltung der Menschen, der Medien scheinbar eine ganz andere. Da hieß es, jetzt haben wir den tollen Weltaufschwung, nicht? Die tolle neue Weltkonjunktur, jetzt endlich zieht sie wirklich an, jetzt steuern wir auf ein neues Wirtschaftswunder zu. Und die hatten dann teilweise, auch die offiziellen VWL-Koryphäen haben das gemacht, schon hochgerechnet bis 2020 ungefähr. Ja, und das war ja auch im Massenbewusstsein so, ja, Arbeitslosigkeit geht zurück. Die Regierung hat sich das an ihre Fahnen natürlich geheftet, an ihre Wehr. Also das ist durch unsere tolle Politik. Und ja, es war so richtig guter Dinge. Also es geht vorwärts, es geht von wegen. Und da sah ich natürlich auch in dem Augenblick sozusagen alt aus oder überhaupt alle Leute, die sagten, also das steht auf tönernen Füßen, das ist heiße Luft, da stimmt was nicht. Nun, und dann im Herbst 2008 plötzlich batscht der große Knall. Auf einmal war diese ganze wunderbare Weltkonjunktur in Rauch aufgelöst und plötzlich nahmen dieselben Leute, die vorher noch eben das schon bis 2020 hochgerechnet hatten, die großen Koryphäen, die Professoren, die Finanzanalysten, die sprachen plötzlich vom Zusammenbruch. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht, nicht? Also kommt plötzlich ein Echo aus einer Richtung, das man natürlich nicht so schnell erwartet hätte. Und plötzlich Panik, Angst und eben auch tatsächlich eben die Verwerfungen, die wir kennen, also an Finanzmärkten, aber nicht nur, sondern eben auch der Einbruch der Weltkonjunktur. Jetzt muss man natürlich fragen, ja, hat es denn überhaupt keinen Vorlauf gehabt? Den hatte es natürlich. Diese Krise, die wir jetzt so erleben, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es gab schon eine lange Kette von Finanzkrisen in den letzten 30 Jahren ungefähr. Und das wird nicht gern gehört oder wird nicht gern so wahrgenommen, aber es könnte ja sein, dass diese Krisen dieser letzten 30 Jahre, dass das ihren inneren Zusammenhang bilden. Dass das also nicht einfach hier mal, da knallt's mal, so ein Auf und Ab, sondern dass es hier einen inneren Zusammenhang gibt, den ich eben als diese, mit Marx, diese innere Schranke des Kapitalismus bezeichnen würde, die eben nicht sich so aufrichtet, dass der Kapitalismus so, wie ein Mensch, der einen Infarkt erleidet, plötzlich tot umfällt, morgen früh, sondern dass das selber ein, wenn auch begrenzter, historischer Prozess ist. Diese innere Schranke richtet sich auf und da zeigen sich dann eben bestimmte Krisenerscheinungen, die aufeinander aufbauen. Ich kann ein paar Stationen nennen. Es begann Anfang der 80er Jahre mit der sogenannten Schuldenkrise der sogenannten Dritten Welt. 1982 gab es die erste Zahlungsunfähigkeit Mexikos, also ein veritabler Staatsbankrott, der natürlich durch internationale Institutionen dann wieder aufgefangen werden musste. Dann Mitte der 1980er Jahre die große Krise des US-Sparkassensystems, Billionenverluste, auch aufgefangen von der Notenbank und durch eben staatliche Maßnahmen damals schon. Dann der große Börsenkrach 1987, also jetzt vor 22 Jahren, in New York und im gesamten Westen. Und dann Anfang der 1990er Jahre in Japan der große Crash des Finanzsystems. Auch der Börsen, die sich da in Japan, der sogenannte Nikkei-Index, das ist das Börsenbarometer dort, nie mehr erholt hat. Der stand damals auf 40.000 Punkte und das sind Billionen von Dollar, nicht, die da repräsentiert werden. Und der steht heute, obwohl er sich angeblich wieder erholt hat, bloß noch auf 10.000 Punkten. Kann man sich vorstellen, was für ein Crash das war. Und auch Japan hat sich da nie mehr in seiner Binnenökonomie davon erholt. Das ging nur über den Export, dass man sich halbwegs über Wasser gehalten hat. Ja, und dann Mitte der 1990er Jahre die Finanz- und Währungskrise der sogenannten asiatischen Tigerstaaten. Auch das schon wieder so halb in Vergessenheit geraten. Dann einige Jahre später die Russlandkrise und dann die Argentinienkrise, Staatsbankrott Argentiniens mit verheerenden Auswirkungen auch auf die sozialen Verhältnisse in dem Land. Dann 2001, 2002 das Platzen der sogenannten Dotcom-Blase, also dieses Internet-Finanzblasen-Kapitals. Nicht? Da gab es ja kleine Klitschen, so diese Start-ups, nicht? Diese jungen Dynamischen, die dachten, über das Internet so toll Börsenkapitalisierung betreiben zu können, ist ihnen auch vorübergehend gelungen. Ebenso kleine Klitschen mit 30 Beschäftigten, ne? Die haben teilweise die Börsenkapitalisierung von VW erreicht. Ne? Und genauso schnell hat sich das wieder in Rauch aufgelöst, also die große Dotcom-Krise 2001, 2002, damals schon mit einem Rückschlag auf die Weltökonomie, also es gab schon eine konjunkturelle Talfahrt, die wurde dann wieder aufgefangen durch die berühmte Geldschwemme der Notenbanken, vor allem der US-Notenbank, also Dollar reinpumpen. Also es ist da so eine Metapher, die vom jetzigen US-Notenbankpräsidenten gebraucht wird, die aber vorher schon entstanden ist. Da hieß es nämlich, wenn so ein Notstand herrscht, dann muss man sozusagen Geld aus dem Hubschrauber abwerfen. Nicht? Also Geld von der Notenpresse reinpumpen, um das aufzufangen. Das ist da geschehen. Ja, und dann, einige Jahre später, ab 2004, 2005, zog das Ganze plötzlich an und da kam dann scheinbar diese wunderbare Weltkonjunktur. Und dann jetzt der abrupte Bruch, und zwar jetzt eigentlich eine Finanzkrise, die eine andere Dimension angenommen hat, und zwar innerhalb weniger Monate, also ganz schnell, nämlich man sprach zuerst von der größten Finanzkrise der letzten 10 Jahre, dann von der größten seit 1945, dann von der größten seit den 1930er Jahren und plötzlich hieß es, ja, das ist womöglich die größte aller Zeiten. Das heißt, offenbar hat sich hier vielleicht ein Knoten geschürzt, wo ein Zusammenhang reif geworden ist, der sich in all diesen partiellen Finanzkrisen der letzten 30 Jahre so langsam aufgebaut hat. Und es könnte sein, dass diese Krise also eine neue Qualität angenommen hat, dass sie eine Kulmination darstellt, eines Krisenprozesses, der schon viel weiter zurückreicht, der bloß nicht in seinem inneren Zusammenhang wahrgenommen und analysiert worden ist. Das zeigt sich natürlich auch an der Größenordnung. Alle die Krisen, die ich jetzt so aufgezählt habe, die Stationen, die waren entweder weltregional begrenzt, Japan, Argentinien, Russland, Mexiko, mal da. Nicht? Und deswegen konnten sie auch relativ leicht, auch mit Hilfe der internationalen Institutionen, der G20 oder was heute G20 ist, eben der Notenbanken eingedämmt werden. Oder sie waren sektoral begrenzt, wie eben dieser Dotcom-Blase, nicht? Diese spezifische Internet-Klitschen-Kapitalismus. Jetzt aber ist es offensichtlich ein globaler Zusammenhang. Die Krise ist wirklich unmittelbar global, mit der wir es jetzt zu tun haben. Das sieht man ja also auch an den Auswirkungen. Das geht von Island bis Kasachstan. Nicht? Keine Weltregion ist davon verschont. Und natürlich jetzt auch erstmals mit voller Wucht hat sie die Zentren ergriffen. Auch die Finanzzentren New York, London, Frankfurt. Und das wollte man zunächst auch nicht wahrhaben. Nicht? Also wenn sich vielleicht jemand erinnert, Herbst, Winter, nicht? Als Lehman Brothers über den Jordan gingen, nicht? Ich kann mich noch gut erinnern an die Aussagen von Merkel und Steinbrück, nicht? Ach, das ist drüben, jenseits des Atlantik. Wir sind gut aufgestellt. Nicht? Unwort des Jahres, sollte man das nennen. Wir sind gut aufgestellt und irgendwie kam ja schon so ein anti-amerikanischer Touch rein, also nicht ein kapitalismuskritischer, sondern bloß ein anti-amerikanischer, nämlich, das ist irgendwie der unseriöse angelsächsische Kapitalismus. Nicht? Der hat diese Exzesse gemacht und wir sind doch viel seriöser, was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat, denn von Kohl über Rot-Grün bis Merkel haben ja die deutschen Bundesregierungen genau dieselben Deregulierungsprozesse gemacht, wie eben in USA oder in England auch. Nicht? Und es war ja schon am Dampfen auch bei den eigenen Landesbanken. Noch während das gesagt worden ist, bei uns ist es nicht so, waren ja schon die eigenen Landesbanken und etliche andere Geschäftsbanken selber schon eben am Rande des Zusammenbruchs. So, das ist jetzt sozusagen so die Phänomenologie. Man sieht schon, irgendwie wollte man und will man das bis heute nicht so recht wahrhaben. Wie tief das wirklich geht und wie weltumspannend das wirklich ist, dass hier eine neue, andere Qualität entstanden ist. Und da gibt es jetzt ein paar Interpretationen, die so geläufig sind. Die eine Interpretation, die sagt, naja, das waren die sogenannten Exzesse. Die Exzesse der Banker im Finanzhimmel, da hat sich allerlei Unkoscheres abgespielt, leider doch auch bei uns. Ne? Die Boni und es ist ein völliges Ablenkungsmanöver, um das geht es überhaupt nicht, sondern eben um den systemischen Zusammenhang. Und es geht ja bis in die Linke rein, dass man nämlich sagt oder denkt, ja an sich die sogenannte Realökonomie, die wäre ja ganz gesund. Und unsere schöne, produktive Marktwirtschaft, die darf doch nicht kaputt gemacht werden von den bösen Spekulanten, Bankern, Boni-Absahnern und so weiter. Das geht ja bis zur Attac, die sind mit Plakaten rumgelaufen und laufen wohl jetzt immer noch rum, schließt das Spielcasino. Ne? Thank you. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass diese Vorstellung, die Realökonomie wäre gesund und hätte mit diesen Exzessen, den sogenannten, gar nichts zu tun, dass das ganz falsch war. Nicht? Also erst gab es so Entwarnungen, man hat gesagt, ja, das wird nur moderat sein und mit auf die Konjunktur schlägt es nicht so arg zurück. Und dann wurden die Prognosen schrittweise und zwar immer schneller zurückgenommen und plötzlich hieß es, ja, das wird der größte Einbruch auf der realökonomischen Ebene der letzten Jahrzehnte. Und es ist ja auch so gelaufen oder es läuft immer noch so weiter. An sich gesunde Realökonomie schuldet sind die bösen Spekulanten, Boni, Einheimser etc., dass das natürlich nicht nur eine verkürzte Kritik ist, die den inneren Zusammenhang nicht aufmacht, sondern dass das einen ideologischen Charakter hat, ähnlich übrigens wie die bloß anti-amerikanische Deutung, ne? Nämlich es erinnert verdächtig an die Nazi-Parole vom schaffenden und raffenden Kapital. Nicht? Das schaffende Kapital, das sind die guten materiellen Investitionen, die also Arbeitsplätze schaffen, die zum Beispiel nicht, Opel meinetwegen, ja, das ist doch ein schaffendes Kapital, da werden wirklich Autos gebaut. Nicht? Und auf der anderen Seite das raffende Kapital, das natürlich dann auch als das Jüdische nicht, bezeichnet worden ist. Also es steckt Antisemitismus drin, auch wenn es nicht offen ausgesprochen wird, weil das seit gut 200 Jahren eine Interpretation ist. Immer wenn es Krisen gab und immer wenn es Probleme gab, dann hat man es nicht auf das Schaffende, das Arbeitsplatzinvestierende und so weiter Kapital geschoben, sondern auf eben die Finanzhaie und da waren sehr schnell immer der Antisemitismus da, die Juden, die jüdischen Finanzhaie irgendwie. Also ein ideologischer Zusammenhang, der tief sitzt in der Modernisierungsgeschichte. Das wollte ich jetzt nur mal sagen, dass man da auch nicht das abwehren sollte und sagen, ja, so ist es doch gar nicht und das meinen die Leute doch gar nicht. Letztlich steckt es tief drin und nach Auschwitz kann man das bloß nicht sehr offen sagen, aber verdeckt kommt es doch raus. Nicht? Weil man eben im Grunde genommen tatsächlich haben möchte, dass es wirklich so ist. Dass es bloß das böse Finanzkapital ist, das muss wieder reguliert, das muss sozusagen an die Kandare genommen werden und dann hätten wir wieder die gute, wunderbar produzierende kapitalistische Marktwirtschaft. Ja, die zweite Ebene oder zweite Punkt der Interpretation der Geläufigen, das ist natürlich die Blamage des sogenannten Neoliberalismus. Also das haben wir doch jahrelang, eigentlich seit 89 schon spätestens, eigentlich schon vorher und dann 89 natürlich mit dem Zusammenbruch des realsozialistischen, in Anführungsstrichen, Staatskapitalismus erlebt, nicht? Die Selbstheilungskräfte des Marktes. Ja, und plötzlich, batsch, ist das innerhalb von Wochen, muss man sagen, über Nacht sozusagen weg. Plötzlich kehrt man zurück zum Staat als letzter Instanz, quasi als Deus ex machina, nicht? Der soll plötzlich, obwohl ihm das jetzt über Jahrzehnte hinweg radikal abgesprochen worden ist, die Kompetenz dafür, der soll jetzt plötzlich wieder sozusagen den Karren aus dem Dreck ziehen und mit seiner staatlichen Machtintervention, mit seinem vermeintlich unbegrenzten Zugriffsfähigkeit jetzt Rettungspakete, Konjunkturprogramme, Stichworte, das Ganze wieder anleiern. Dann der dritte Punkt oder der Interpretation der gängigen und geläufigen, das ist der allerallgemeinste und auch banalste, aber auch hohlste. Das geht nämlich ungefähr so, naja, jede Krise geht mal vorbei. Es hat ja schon viele Krisen gegeben, man weiß zwar nicht genau wie viele und wie das genau war, nicht? Aber irgendwie hat man so in der Birne, Kapitalismus ist mal Krise und dann wieder Aufschwung, nicht? Und irgendwie geht auch die Krise vorbei und vielleicht ist sie ja schon fast vorbei. Nicht? Das ist ja das, was man zumindest in Deutschland vor der Bundestagswahl jetzt, klingt ein bisschen durchsichtig, nicht? hört. Also eigentlich so schlimm ist es gar nicht, wie wir gedacht haben. Nicht? Vielleicht ist es schon bald vorbei. Und dann die Frage, ein bisschen scheinheilige, na was kommt denn nach der Krise? Gemeint ist natürlich, welcher vielleicht etwas andere Kapitalismus, welchen haben wir denn dann? Dass es also sowas wie eine Grenze des Kapitalismus selber sein könnte oder dass die Krise zumindest tiefer geht, das erscheint nicht so ganz als denkmöglich. Denn etwas anderes als Kapitalismus ist eben auch im Massenbewusstsein offensichtlich nicht mehr denkbar. Deswegen darf sozusagen es diese innere Schranke gar nicht geben. Ja, und das ist im Grunde auch das Verständnis in der Linken, mit der habe ich mich deswegen ja auch immer wieder angelegt, oder da gibt es eine wechselseitige Polemik sozusagen. Denn da ist ja auch die Vorstellung da, Kapitalismus ist im Grunde die ewige Wiederkehr desgleichen. Ich habe das mal als ironisch als buddhistischen Marxismus bezeichnet, weil es eben so ein Element aufnimmt, ne? Ewige Wiederkehr desgleichen ist eigentlich eine ziemlich reaktionäre Parole aus der Philosophie und eben auch aus der Religion, aus dem Buddhismus, ewige Wiederkehr desgleichen. Und die Vorstellung da ist dabei, es kann noch Jahrhunderte weitergehen. Es ist halt immer dieses ewige Auf und Ab. Da gibt es vielleicht mal Strukturbrüche, aber irgendwie geht es immer weiter. Und da kommt eben das, was ich eingangs gesagt habe, diese Verwechslung von Krise und Kritik. Es wird so getan, als hätte der Kapitalismus nur eine Schranke, nämlich, dass ihn die Menschen nicht mehr wollen. Und wenn ihn die Menschen wollen, gerade auch diejenigen, die davon durch Zumutungen sozusagen an der Nase rumgeführt werden oder gedemütigt werden, repressiv behandelt werden, ja, wenn die, sogar die ihn nur wollen und nichts anderes sich mehr vorstellen können, als ihren Platz da drin zu kriegen, dann könnte er ewig weitergehen. Und das ist jetzt eben genau dieser Punkt, dieser Umschlag, also Krise und Kritik ist auf ganz verschiedenen Ebenen. Krise findet auch dann statt und womöglich innere Schranke, wenn alle das nicht wollen. Und umgekehrt, Kritik ist etwas, was unabhängig von der Krise sein könnte, aber eigentlich in der Krise sozusagen dann erst recht erforderlich wäre. Und da kommt eben die Spannung, von der ich gesprochen habe, wenn die Krise eintritt, objektiv wird, die innere Schranke sich aufrichtet und alle Menschen zwar wollen, ach, wir wollen unseren guten alten Kapitalismus behalten. So. Jetzt mache ich einen Sprung weg von der Phänomenologie, von dem, was so landläufig rumspukt oder was man so mitkriegt über die Medien, ja, zur Kritik der politischen Ökonomie und zur Krisentheorie von Karl Marx. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich auch nicht umhin kann, mit ein paar Begriffen zu operieren, die eben von Marx herkommen. Das Problem ist halt im Unterschied etwa zu den 70er Jahren, ich kenne die Situation damals noch, da hat jeder brave Germanistikstudent erstmal seine Kapitalschulung gemacht. Nicht? Davon kann man inzwischen nicht mehr ausgehen. Die Kritik der politischen Ökonomie ist selbst bis in die linken Bewegungen rein, eigentlich ein Buch mit 7 Siegeln, da hat man sich jahrzehntelang nicht mehr damit beschäftigt. Man hat den postmodernen Durchgang gehabt, nicht? die Kulturalisierung des Sozialen im Kopf zumindest, dieses Mitmachen im Grunde bei dieser Simulationsökonomie, auf die ich dann noch zu sprechen komme, und sozusagen ja Kritik der politischen Ökonomie, ökonomische Krisentheorie, das galt irgendwie, wenn man überhaupt was davon noch gehört hat, als ökonomistisch in Anführungsstrichen. Also etwas, was irgendwie halt diese ökonomischen Mechanismen irgendwie zu stark bewertet, und in Wirklichkeit kann man sich ja im Kapitalismus bewegen wie der Fisch im Wasser, und der geht sowieso immer weiter, und Krise ist gar nicht denkbar, jedenfalls nicht für uns. Ne? Dass es für die anderen schon immer da war in dieser ganzen Zeit in der Peripherie, das hat einen nicht mehr besonders gejuckt. Also ich kann jetzt nicht mehr anknüpfen an einen Diskurs, der vor ja, gut 20 Jahren so langsam erloschen ist. Deswegen, wie gesagt, der Versuch so voraussetzungslos wie möglich. Aber der Begriff, den ich als erstes dabei einführen muss, nicht mehr sehr geläufig, kommt aber schon im ersten Band des Kapital gleich am Anfang vor, nämlich der Begriff der abstrakten Arbeit als Substanz des Kapitals. Was ist denn das abstrakte Arbeit? Im Grunde ist es diese Abstraktion Arbeit, aber als reales Verhältnis. Uns erscheint das ganz normal. Ja? Aber Marx arbeitet dabei raus, worum es da eigentlich praktisch geht. Nämlich erstens mal, abstrakte Arbeit heißt, es wird in der Produktion grundsätzlich abstrahiert von dem, was man eigentlich produziert. Natürlich muss man irgendwas produzieren, aber es ist im Grunde scheißegal was. Ob das Schokoladentörtchen oder Handgranaten oder Autos oder Büstenhalter sind, völlig egal. Hauptsache, ja, was die Hauptsache ist, da komme ich gleich drauf. Also schon was ziemlich Verrücktes. Es wird produziert auf Teufel komm raus, aber es ist im Grunde scheißegal, was man produziert. Es kommt auf was anderes an, nicht auf die Dinge, die hergestellt werden. Zweiter Punkt dabei, was diesen Begriff der abstrakten Arbeit ausmacht: Es findet eine Reduktion statt, sagt Marx. Es geht dann, weil eben scheißegal ist, was hergestellt wird, es geht nicht um die, wie er es dann nennt, konkrete Arbeit, das heißt die bestimmte zweckmäßige Tätigkeit, dass man zum Beispiel Tische oder eben womöglich Handgranaten oder sonst was herstellt, sondern es findet eine Reduktion statt auf die abstrakte Verausgabung menschlicher Energie schlechthin. Marx sagt dann, es kommt eigentlich nur darauf an, dass in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum überhaupt Nerv, Muskel, Hirn, unabhängig von dem Inhalt, der damit produziert wird, abstrakt Nerv, Muskel, Hirn, sprich abstrakt menschliche Energie verausgabt wird. Jetzt kann man sich natürlich am Kopf fassen. Ne? Was soll das überhaupt? Das ist ja die Verrücktheit, die im Kapitalismus liegt, ja? Die auch dieses Ganze, die Fremdheit im Grunde, selbst wenn man es verinnerlicht hat, irgendwie zum Ausdruck bringt. Und warum ist das so? Diese abstrakte Arbeit, diese Verausgabung menschlicher Energie, die erscheint wieder als die sogenannte Wertgegenständlichkeit der Waren. Das heißt, der damit produzierten Dinge. Aber auch da ist es wieder als Waren, ne, ist es wieder scheißegal, was für Gebrauchsgüter oder praktisch nützliche Güter das sind. Nicht? Es kommt nicht darauf an, dass das ein Tisch ist und das eine Handgranate und das eine Limoflasche, sondern es kommt nur darauf an, dass diese Güter allesamt eine bestimmte Quantität vergangener abstrakter Arbeit repräsentieren. Und da sagt dann der Marx ja, das sind die theologischen Mucken eines Tisches. Ne? Gesellschaftlich gilt er überhaupt nicht als Tisch, sondern er gilt als Repräsentanz vergangener abstrakter Arbeit. Er sagt dann, der Tisch ist kein Tisch, er ist tote Arbeit. Und wie stellt sich nun diese Wertgegenständlichkeit aller Waren? In was stellt die sich allgemein dar? In der ausgesonderten, allgemeinen Ware, die die Wertgegenständlichkeit aller Waren repräsentiert. Und das ist das Geld. Das heißt, das Geld ist der allgemeinste Ausdruck und die Erscheinungsweise dieser Wertgegenständlichkeit, das heißt dieser Reduktion auf abstrakte Arbeit, die als tote, vergangene abstrakte Arbeit an den Dingen wieder erscheint. Wir sind also jetzt eigentlich in einem kompletten Warensystem. Ja? Und es muss ja irgendeinen Zweck haben. Und jetzt kommt natürlich erstmal so eine Kritik von mir aus am Marxismus, am traditionellen oder am Arbeiterbewegungsmarxismus. Da galt nämlich das, was bei Marx eindeutig negativ bestimmt ist, abstrakte Arbeit. Ja? Als diese Ausgangsgrund dieser Verrücktheit, ja? Als was Positives, Ontologisches, als eine Menschheitsbedingung. Nicht? Arbeiten muss man, ne? Hört man immer. Ne? Und Arbeit ist ja was Positives und wir sind doch die Repräsentanz der Arbeit. Ja? Also im Grunde von was Negativem, was erst in der Form dieser abstrakten Arbeiterkapitalismus hervorgebracht hat. In der DDR oder im Realsozialismus war der Begriff der abstrakten Arbeit keineswegs ein Unbegriff, was Negatives, sondern eine positive technokratische Funktionskategorie für die Planberechnung. Also der Marx hätte sich im Grab umgedreht. Zu allem Überfluss musste sein Konterfei dann noch auf die 100-Mark-Scheine gedruckt werden. Also das, was er eigentlich von Grund auf bekämpft und kritisiert hat, das wird ihm sozusagen, wurde ihm da als was Positives hingefahren und unterstellt. So, jetzt komme ich zu dem Zweck. Nicht? Weil irgendeinen Zweck muss das ja haben, so verrückt es auch klingt und ist real. Der Zweck ist natürlich der berühmte Mehrwert. Es geht nicht um die Wertgegenständlichkeit der Waren schlechthin, sondern um die Verwertung. Das heißt, jetzt populär gesagt, aus einem Euro zwei machen. Das heißt, es findet hier eine Rückkopplung dieser Wertgegenständlichkeit und dessen allgemeinsten Ausdruck, nämlich des Geldes, auf sich selbst statt. Aus Geld mehr Geld machen, aus das Wert mehr Wert machen. Und das ist natürlich dann in Bezug auf die abstrakte Arbeit, heißt es, aus abstrakter Verausgabung menschlicher Energie noch mehr Verausgabung menschlicher Energie in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum machen. Das ist sozusagen endlos die Menschen in eine Arbeitsmaschine einspannen, weil sie in diese Verwertungsmaschine eingespannt sind. Ja, aus Arbeit mehr Arbeit machen, aus Geld mehr Geld machen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, ja, das wird dann gefragt, ja, wer hat denn was davon? Irgendjemand muss doch der Nutznießer sein und das Ganze sozusagen für sich schon immer gewollt haben. Ja? Es gibt sicherlich im Kapitalismus Arm und Reich, ne? Ganz klar. Ja? Nur, wenn Marx von einem Begriff in den Mund nimmt, der auch manchen Linken inzwischen nicht mehr so recht passt, dass es sich hier um ein gesellschaftliches Fetischverhältnis handelt. Er sagt ausdrücklich, er nimmt hier eine Analogie aus der religiösen Nebelwelt, wie er es nennt. Dann ist es nicht so was ganz Nebensächliches, denn dahinter steht oder in der weiteren Ausführung steht nämlich, es geht hier überhaupt nicht um einen spezifischen Nutznießer. Die sogenannten Kapitalisten stehen nicht als die Subjekte hinter dieser ganzen komischen Veranstaltung. Auch sie sind bloß Funktionäre. Ja, von was denn? Marx nennt es das automatische Subjekt der Gesellschaft. Die Verwertung des Werts aus Geld mehr Geld machen, das ist ein automatisches Subjekt, also sozusagen ein verselbstständigter Selbstzweck. Der ist historisch entstanden, sicherlich auch durch menschliche Handlungen hindurch, aber indem sich das einmal hergestellt und verfestigt hat, hat sich hier eine Selbstzweckmaschine entwickelt. Deswegen geht es auch gar nicht darum, dass irgendjemand gibt, der sozusagen das bloß benutzt, um jetzt den konkreten stofflichen Reichtum sich anzueignen und zu verknuspern, sondern es geht um, auch ein Ausdruck von Marx, um den bloß abstrakten Reichtum. Und der bloß abstrakte Reichtum, das ist natürlich die Geldform, die ist ja völlig inhaltlich leer, genau wie die abstrakte Arbeit, die ja sozusagen die Reduktion auf die Verausgabung abstrakt menschlicher Energie vollzieht. Das Geld ist nur der Ausdruck davon. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, dass der Großteil dieses Mehrwerts wieder reinvestiert werden muss, um diese Selbstzweckmaschine immer neu ins Laufen zu bringen, um die ewig am Laufen zu halten. Und jetzt sagt dann Marx, naja, also was sind dann die Kapitalisten? Ja? Die sind eigentlich bloß Charaktermasken oder Personifikationen eines selbstzweckhaften ökonomischen Verhältnisses. Und an anderer Stelle weiter im Kapitalband 1, da sagt er dann, naja, irgendwie müssen die sich schon damit identifizieren. Ne? Sie müssen, sagt er dann ironisch, Fanatiker der Verwertung des Werts sein. Ne? Aber sie sind nicht die Subjekte, die hinter dem Ganzen stehen und es ist nicht der Zweck, dass es ihnen gut geht und den anderen nicht oder dass sie Willen und goldene Klos und was weiß ich haben, sondern der Zweck ist ein anderer. Es ist dieser automatische Selbstzweck der Verwertung. Und deswegen ist es so schwer für so ein Bewusstsein, das jetzt das nicht erkennt, diesen Charakter sozusagen zu realisieren. Deswegen dieser ganze Gerechtigkeitsdiskurs, sagen, die haben ihre Willen und die haben das und das und wir haben nichts. Und dass es darum geht, dass man selber nichts hat, dass das aus diesem Selbstzweckcharakter folgt, dass der zerstört, aufgehoben, überwunden werden muss, das ist sozusagen etwas, was im Bewusstsein erstmal fremd ist, weil man selber in diesen Kategorien denkt. Das ist das, was der Marx mit Fetischverhältnis benannt hat, was alle Gesellschaftsmitglieder umfasst. Was aber nicht heißt, dass der Automatismus sozusagen im Bewusstsein vollständig drin wäre, sondern das ist ja bloß was Ansozialisiertes, etwas historisch Verinnerlichtes, aber etwas, wie der Marx ja beweist, indem er das kritisiert, was durchaus erkennbar und damit kritisierbar ist. Nur geht die Kritik eben nicht so leicht, dass man sagt, ja, ich will aber auch einen Mercedes und ich will zum Kaffee trinken nach München fahren mit dem Mercedes oder ich will eine Villa am Tegernsee oder so, sondern dass man erkennen muss, dass das Unterpflügen, das Niedermachen der eigenen Lebensbedürfnisse, dass das genau mit diesem Formzusammenhang was zu tun hat, der in diesem der dieses automatische Subjekt ausmacht. Das heißt, dass man im Bewusstsein zu dem Punkt kommen muss, dass man diese Formen, diese Kategorien, wie es Marx nennt, des Kapitals, selber sozusagen wegmachen will. Und jetzt momentan haben wir eben das Bewusstsein weitgehend nicht. Das heißt, es wäre darum zu kämpfen. Und jetzt kommt nämlich eine Voraussetzung und Bedingung dieses Ganzen. Ich habe jetzt vom Mehrwert gesprochen. Nämlich die Bedingung des Mehrwerts, die Voraussetzung ist natürlich, dass die menschliche Arbeitskraft sich selber in eine Ware verwandelt hat. Das heißt, das, was ich in der abstrakten Arbeit, was agiert, das ist menschliche Arbeitskraft, die ist aber selber abstrakt bestimmt. Jeder Mensch ist sozusagen ein Arbeitskraft, ein Verausgabungspotenzial abstrakt menschlicher Energie auf zwei Beinen. Und dieses, so ist es definiert sozusagen oder gültig gemacht vom Kapitalismus, von dieser Selbstzweckmaschine. Und warum ist das so? Warum ist das die Voraussetzung? Weil diese Arbeitskraft, diese menschliche Arbeitskraft, die einzige Ware ist, die mehr Wert produzieren kann, als sie selber kostet. Das heißt, die Kosten der Arbeitskraft, das sind ihre Reproduktionskosten, in Geld auch ausdrückbar, das heißt die Reproduktion des Lebens dieser Arbeitskraft. Das kann höher oder niedriger sein, das ist unterschiedlich, das ist auch umkämpft, aber es ist letztlich bloß die Reproduktion dieser Arbeitskraft. Und die kann als einzige Ware, im Unterschied zu den toten Dingen natürlich, mehr Wert produzieren, als sie selber kostet. Jetzt ist aber das ja eingebaut, sozusagen, dieser Warencharakter der Arbeitskraft in diese Selbstzweckmaschine der Verwertung des Werts. Ne? Und da kommt jetzt ein Problem, also auch wieder bei dem traditionellen Marxismus, der sagt nämlich, ja, dieses ganze Zeug, Fetisch und automatisches Subjekt und Verwertung des Werts und Warencharakter der Arbeitskraft, dahinter steht bloß der Ausbeutungswille dieser subjektiven Kapitalisten, die Träger, die Gauner, die Halunken, nicht? Die wollen sich den materiellen, konkreten Reichtum unter den Nagel reißen. Und statt es direkt zu machen, wie man es eigentlich erwarten könnte, ne, nehmen sie diesen absurden Umweg über diese ganze Maschinerie, gesellschaftliche Verwertungsmaschinerie. Ist natürlich grundfalsch, nicht? So ein Verständnis, das ist eher vulgärmaterialistisch, nicht? Nämlich es geht darum, die Verwandlung der menschlichen Arbeitskraft in eine Ware, sie diesem Selbstzweck, dieser Selbstzweckmaschine zu unterwerfen, von der die Kapitalisten oder eben das Management oder auch die Staatsagenten, nicht, die sogenannte politische Klasse, nur Funktionäre sind. Ja, und was sind dann die Lohnarbeiterinnen selber? Ja, jetzt kommt eben der entscheidende Punkt. Durchschaut man das, dieses Verhältnis, und sagt, das ist verrückt, das ist komplett verrückt. Warum soll ich mein Leben von diesem verrückten Verwertungsmechanismus verwursten lassen? Ja? Ich will diese wahre Arbeitskraft nicht sein. Ja? Und das müssen wir gemeinsam überwinden und diesen ganzen Formzusammenhang in die Luft sprengen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, und das ist das, was historisch bis jetzt real geworden ist, nämlich, dass sich die Lohnarbeiter mit dem wahren Charakter ihrer Arbeitskraft identifizieren, dass sie ihren Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum nur über diesen wahren Charakter, und das heißt über die Verkäuflichkeit ihrer Arbeitskraft, überhaupt sehen und realisieren wollen, ja, was andere sich gar nicht vorstellen können und wollen. Und was sind sie dann? Jetzt muss man mit Marx das ein bisschen weiterdenken. Dann sind sie nichts weiter als selber Charaktermasken der wahren Arbeitskraft, eines Kapitalbestandteils. Und wenn wir jetzt uns die Parolen so anhören, in den 80er Jahren sind Stahlarbeiter aus dem Ruhrgebiet durchs Frankfurter Bankenviertel gepilgert, haben gebrüllt, wir sind das Kapital. Genau, ja. Ihr seid das Kapital. Ihr seid so saudumm, ja, dass ihr sozusagen euch als Kapitalbestandteil identifiziert und nicht merkt, ja, dass ihr damit die Verwurstung eures Lebens und auch noch sozusagen, dass ihr sogar abserviert werdet, dass ihr das alles blind voraussetzt. Oder die DDR-Leute, ne, in Bezug auf den kapitalistischen Staat, ja, oder auch den staatskapitalistischen Staatsapparat, wir sind das Volk. Ja, genau. Ja. Ihr seid die Leute, die sich sozusagen identifizieren mit ihrer Staatsbürgerlichkeit, was identisch ist im Charakter als wahre Arbeitskraft. Ja, und ihr wollt euch da bloß verbessern, vermeintlich, indem ihr jetzt euch den Westen öffnet. Ja, und jetzt noch die Härte überhaupt, ne, jetzt in der Krise. Wir sind Opel. Ja. Also irgendwie hört es ja mal auf. Ja. Aber das ist diese Identifikation, ja, sozusagen sogar noch mit dem eigenen betriebswirtschaftlichen Funktionsraum, obwohl man bereits weiß, dass man sozusagen toter auf Urlaub ist, dass man deswegen demnächst rausgeschmissen wird. Ne. Also hier liegt ein Riesenproblem. So, und jetzt komme ich erst zur Krise. Jetzt war jetzt sozusagen, könnten wir ja sagen, naja, wenn das alles so ist, wenn das aber funktioniert, ne, dann sollen sie halt sozusagen, dann läuft es halt. Dann kann der Kapitalismus ewig weiter akkumulieren, wenn die Menschen so blöd sind, ja, sich dieser Zumutung mit Haut und Haar auszuliefern. Ne. Jetzt ist aber das Problem, ich habe ja von der Objektivität der Krise gesprochen. Denn indem sie alle Beteiligten nur noch den Kapitalismus wollen, oder eben ihre Funktionskategorie da besetzen wollen und ihr Leben darüber fristen wollen, bringen sie was in Gang, was hinter ihrem Rücken, wie Marx so schön sagt, die ganze Sache madig, marode macht und schließlich kaputt macht. Ja? Als allerdings bloß in seiner Funktionsfähigkeit. Da muss man jetzt mal ausgehen davon, was der Mehrwert eigentlich genau ist. Er ist kein individuelles, einzelkapitalistisches Verhältnis, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Was heißt das? Das ist bei Marx auch nicht immer so ganz klar. Es ist vor allem im ersten Band, wenn man bloß den liest oder bloß den Anfang oder bis zur Mitte ungefähr, dann könnte es so erscheinen, naja, es gibt da ein Einzelkapital namens Siemens, ja, und dann gibt es die Siemens-Lohnarbeiterinnen, ja, und die produzieren Mehrwert, und das ist dann der Mehrwert von Siemens, und den eignet sich Siemens an. Ja. So ist es aber nicht. Je weiter man fortschreitet in der Lektüre des Kapital und wo der Marx dann selber manchmal ein bisschen in Schleudern kommt oder wo er dann vor allem im dritten Band eben tatsächlich das gesamtgesellschaftliche Verhältnis über die Konkurrenz dann reflektiert und darstellt, da schaut es plötzlich anders aus. Und zwar deswegen, weil die Produktion des Mehrwerts in Form dann der Wertgegenständlichkeit der Waren, die produziert worden sind, und die Realisierung des Mehrwerts, das heißt die Rückverwandlung in Geld, in dem die Dinge verkauft werden, ja, das fällt auseinander. Das sind zwei verschiedene Sachen. Man könnte es ungefähr so sagen, der in seiner Quantität zunächst unbestimmte Mehrwert, der aggregiert sich zu einer gesamtgesellschaftlichen Masse, einer Gesamtmasse. Und diese Gesamtmasse von gesellschaftlichem Mehrwert, die wird durch die universelle Marktkonkurrenz auf die Einzelkapitalien verteilt. Das heißt aber, das einzelne Kapital, das einzelne Unternehmen eignet sich überhaupt nicht den Mehrwert an, der in seinen vier Wänden produziert worden ist, sondern irgendeinen Teil des gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts, dieser Mehrwertmasse. Und das kann es nur, wie viel es davon aneignet, wie viel es also sozusagen auf seine Waren ziehen kann, durch deren Verkauf, das ist gar nicht klar von vornherein und das wird entschieden durch die Konkurrenz. Und durch die Fähigkeit, sich in der Konkurrenz durchzusetzen. Und da kommt jetzt langsam der innere Selbstwiderspruch der Produktionsweise als solcher ins Spiel. Denn wie setzt man sich denn in der Konkurrenz durch als Einzelkapital? Indem man bekanntlich billiger anbietet. Wie kann man billiger anbieten? Indem man die Produktivität steigert. Wie steigert man die Produktivität? Man setzt, damit man einen höheren Output pro gleicher Zeiteinheit hat, naturwissenschaftlich-technische Agenzien, wie Marx das nennt, ein. Das heißt, man muss die Produktivkraft entwickeln. Und da das natürlich alle machen müssen in der Konkurrenz und es ständiges Tauziehen in der Konkurrenz gibt, gibt es einen allgemeinen Zwang zur Produktivkraftentwicklung. Und warum ist das jetzt ein Selbstwiderspruch? Das ist deswegen einer, da kommt Marx erstmal in den sogenannten Grundrissen, das sind so Vorarbeiten zum Kapital drauf, wo er nämlich in dem berühmten sogenannten Maschinenfragment dann sagt, ja, also das heißt ja, wenn diese Produktivkraftentwicklung von der Konkurrenz erzwungen unendlich weitergeht, scheinbar unendlich, dann kommt da irgendwann ein Kulminationspunkt. Denn Produktivkraftentwicklung bedeutet ja nichts weiter, als menschliche Arbeitskraft relativ überflüssig zu machen. Das heißt, der Zweck dieser Produktivkraftentwicklung, um sich in der Konkurrenz durchsetzen zu können, ist ja, pro einzelne Ware, die man da herstellt, weniger Arbeitskraft aufwenden zu müssen, weniger abstrakt menschliche Energie, damit man eben billiger anbieten kann, damit man sich in der Konkurrenz durchsetzen kann. Und der Marx sagt dann, ja, irgendwann, es wird ein Punkt kommen, ein Umschlagspunkt, wo das Kapital sozusagen, weil ja seine Substanz, dieser Wertgegenständlichkeit des Geldes, ne, dieser Verwertung, ist ja die abstrakte Arbeit, ist ja diese Verausgabung abstrakt menschlicher Energie. Irgendwann wird das Kapital selber sich durch den Prozess der Konkurrenz und der Produktivkraftentwicklung hindurch entsubstantialisieren. Und damit bricht, wie er dann schreibt, die auf dem Wert beruhende Produktionsweise zusammen. Und da können die auch, die Kapitalisten oder die Kapitalagenten, überhaupt nicht raus. Erstens mal haben sie sowieso keinen Begriff ihrer eigenen Produktionsweise. Den darf man übrigens nicht haben, wenn man hier als Manager, als Kapitalagent agiert. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man einen Begriff entwickelt von dem, was man hier eigentlich tut. Dann ist man gelähmt, dann müsste man ja sehen, wie verrückt das ist und dass es unhaltbar letztlich ist. Also sie haben erstens keinen Begriff und zweitens zwingt sie ja die Konkurrenz bei Strafe des betriebswirtschaftlichen Untergangs genau das zu machen, die Produktivkraft zu entwickeln. Man könnte auch sagen dann, gerade diejenigen Kapitalisten eignen sich den größten Teil der vorhandenen gesellschaftlichen Mehrwertmasse an, die am meisten zu deren fortschreitender gesellschaftlicher Aushöhlung beitragen. Also hier ist ein Zwang gesetzt sozusagen zur Selbstzerstörung oder Selbstauflösung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn das so ist, warum ist das dann nicht längst schon eingetreten? Hat der Marx schon in den Grundrissen in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts geschrieben? Es gibt da, lässt sich auch bei Marx zeigen, sowas wie eine Art historischen Kompensationsmechanismus. Warum also zunächst mal diese innere Schranke sich nicht sofort aufrichtet, obwohl beständig pro Ware weniger Wert, Gegenständlichkeit entsteht, weil Arbeitskraft überflüssig gemacht wird, relativ pro Ware. Nämlich, worin besteht dieser Kompensationsmechanismus? Ich sage es jetzt, wie gesagt, nicht marxphilologisch. Die Verbilligung der Waren bedeutet die Erweiterung der Märkte. Das heißt, frühere Luxuswaren gehen in den Massenkonsum ein. Paradebeispiel das Auto. Vor dem Ersten Weltkrieg war das ein Luxusgut für die Appartement, wie heute ein Privatflugzeug. Und inzwischen ist es zum Massenkonsumgut geworden, durch die Verbilligung. Was heißt das jetzt aber für die Mehrwertproduktion? Der Wert dieser Ware, also des Autos jetzt als Beispiel wohlgemerkt, der Wert vermindert sich durch diese Produktivkraftentwicklung pro einzelne Ware. Durch die Erweiterung der Märkte können aber so viel mehr Waren produziert und abgesetzt werden, weil das Ding jetzt nämlich billiger ist, dass unterm Strich die Anwendung von Arbeitskraft, obwohl sie relativ pro einzelnes Auto vermindert wird, unterm Strich durch die Ausdehnung der Produktion und des Absatzes der Märkte, weil das eben jetzt in Massenkonsum eingeht, sogar absolut mehr menschliche Arbeitskraft vom Kapital wieder reabsorbiert werden kann. Das war also die Hochzeit oder das Wunder erschien nach dem Zweiten Weltkrieg, das berühmte Wirtschaftswunder, das beruhte gerade darauf. Explosionsartige Ausdehnung der Autoproduktion und des Autoabsatzes. Ich habe es mal genannt, Automobilmachung der Gesellschaft. Mit all den Nebenwirkungen natürlich. Dasselbe für die weiße und braune Ware, also die Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. All das ist da so richtig eben auf den Weg gekommen. Und daraus hat man jetzt geschlossen, gerade auch die Marxisten, naja, wenn es diesen Kompensationsmechanismus gibt, dann kann der ja ewig so weitergehen. Ne? Dann wird halt immer wieder sowas geschehen. Und wie es mit den fordistischen Industrien war, und dann kann die Wegrationalisierung, das Überflüssigmachen von Arbeitskraft pro Auto oder pro Tisch oder sonst was noch so weit gehen, die Märkte dehnen sich so stark aus, es geht so in Massenkonsum ein, dass dann unterm Strich immer wieder zusätzliche abstrakt menschliche Energie gebraucht wird. Nun lässt sich aber sagen, dieser wunderbare Kompensationsmechanismus, der gilt nur unter der Bedingung, dass die Erweiterung der Märkte größer ist und schneller läuft, als die Anwendung von Arbeitskraft pro einzelne Ware vermindert wird. Das heißt, dieses Verhältnis kann durch fortschreitende Produktivkraftentwicklung irgendwann kippen, nämlich wenn mehr Arbeit überflüssig gemacht wird, als durch die Erweiterung der Märkte wieder reabsorbiert werden kann. Und dann erlischt dieser historische Kompensationsmechanismus. Und der Marx macht im dritten Band des Kapital sozusagen durchaus Andeutungen, obwohl er das nicht voraussehen konnte natürlich, dass die Dynamik des Kapitals auch diesen Kompensationsmechanismus durchbrechen wird. Da kommt er dann in gewisser Weise wieder auf das, was er in den Grundrissen bereits abstrakter gesagt hat, zurück. Nun, solange auch dieser Kompensationsmechanismus noch wirksam ist, macht sich der Selbstwiderspruch, den ich jetzt grob skizziert habe, des Kapitalismus trotzdem bereits bemerkbar. Und zwar auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Finanzmarktebene oder auf der sogenannten Kreditebene. Und auch das hat der Marx ansatzweise im dritten Band noch rausarbeiten können. Und zwar, es gibt sowas wie eine historische Expansion des Kreditsystems. Was ist die Grundlage dafür? Mit fortschreitender Produktivkraftentwicklung verändert sich etwas, was Marx als organische Zusammensetzung des Kapitals bezeichnet hat. Wir haben ja im Grunde zwei Kapitalbestandteile. Jedes Kapital, das produziert, hat zwei Bestandteile. Das eine ist das sogenannte Sachkapital, Maschinen, Gebäude, Steuerungs- und Informationsaggregate und so weiter und so fort. Und andererseits Arbeitskraft. Das ist ja der, sobald die Arbeitskraft gekauft ist, ein Kapitalbestandteil. Genau wie andererseits das Sachkapital. Nun ist es aber ja eben so, dass ja nur die Arbeitskraft, diese lebendige Arbeitskraft im Unterschied zu dem toten Sachkapital, die Potenz hat, mehr Wert zu produzieren, als sie selbst gekostet hat. Jetzt ist es aber so, dass mit fortschreitender Produktivkraftentwicklung, selbst wo dieser Kompensationsmechanismus, den ich skizziert habe, noch wirksam ist, dass da schon ein Widerspruch sich auftut, nämlich die organische Zusammensetzung des Kapitals zwischen Sachkapital und lebendiger Arbeitskraft verändert sich, und zwar zugunsten des Sachkapitals, des toten Sachkapitals. Pro eingesetzten Geldkapital. Also wenn ich, sagen wir, 1 Million Euro Geldkapital einsetze, muss dafür einerseits Sachkapital, andererseits Arbeitskraft kaufen, dann heißt es, dass innerhalb dieser 1 Million eingesetzten Geldkapital, das, was ich kaufen muss, durch fortschreitende Produktivkraftentwicklung, wird der Anteil des Sachkapitals immer größer, der relative, und der relative Anteil der Arbeitskraft immer kleiner. Es gibt in der bürgerlichen Statistik, ist die Folge eigentlich ganz einfach abgebildet. Das schlägt sich nieder als steigende Kosten pro Arbeitsplatz. Also wenn ich, um auch nur eine einzige Arbeitskraft in Bewegung setzen zu können für die Mehrwertproduktion, ein immer größeres Aggregat toten Sachkapitals von Maschinerie und Steuerung, Informatik und so weiter einsetzen muss, dann heißt es natürlich, die toten Vorauskosten, um auch nur eine einzige mehrwertproduzierende Arbeitskraft in Gang setzen zu können, werden relativ immer größer. Das hat eine Konsequenz, auch wie gesagt, solange dieser vorhin skizzierte Kompensationsmechanismus noch geht, eine Konsequenz, nämlich die Vorauskosten, die können immer weniger aus der laufenden realen Mehrwertproduktion und damit auch aus dem realen einzelkapitalistischen Profit bezahlt werden. Das wiederum bedeutet, die Einzelkapitale müssen immer mehr, um überhaupt neue Mehrwertproduktion in Gang bringen zu können, auf Kredit aus dem Bankensystem zurückgreifen. Müssen also, das ist die Folge dieser steigenden, veränderten organischen Zusammensetzung des Kapitals. Sie müssen also sozusagen im Bankensystem brachliegendes, momentan brachliegendes Geldkapital, Ersparnisse der gesamten Gesellschaft und so weiter sich leihen, um diese Sachkapital, ständig steigenden Sachkapitalkosten finanzieren zu können, die ja überhaupt nur die neue Mehrwertproduktion in Gang bringen können. Und das ist natürlich ein kleines Problemchen, denn was ist Kredit anderes als Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert? Ne? Das heißt, der Kredit muss verzinst und getilgt werden. Man sagt so schön, der muss bedient werden. Jetzt, wenn ein Kapital Kredit aufnimmt, um dieses vertrackte steigende Sachkapital bezahlen zu können, muss es diese Bedienung, Verzinsung und Tilgung aus seinem zukünftigen Mehrwert finanzieren. Der muss dann aber auch wirklich kommen. Und da verschiebt sich sozusagen das Ganze, nämlich in Richtung immer mehr Kreditsystem. Hier können wir jetzt schon sehen, dass es sowas schon in der rein abstrakten Logik, wie Marx das aufmacht, wie einen inneren Zusammenhang von sogenannter Realökonomie und sogenannten Kredit- oder Finanzmarktsystem gibt. Das ist nicht so, dass hier wir getrennt haben, so eine selbstständige Finanzmarkthimmel, ja, und auf der anderen Seite die wunderbare Realökonomie, sondern genau diese sogenannte Realökonomie, die reale Mehrwertproduktion, die reale Anbindung menschlicher Arbeitskraft, wird immer abhängiger von dem Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert von diesem Kreditsystem. Jetzt kann man natürlich sagen, da verwandelt sich der Kapitalismus allmählich in eine Art Schneeballsystem auf dieser Finanzebene. Das heißt, die Kreditketten werden immer länger, müssen immer weiter in die Zukunft vorgreifen, werden damit immer dünner und immer mehr gefährdet. Und wenn jetzt das eintritt, was der Marx zumindest in gewisser Weise im Auge hatte, dass nämlich dieser historische Kompensationsmechanismus erlischt, weil zu viel Arbeitskraft überflüssig gemacht wird, mehr als die Erweiterung der Märkte wieder reabsorbieren kann, dann heißt es natürlich, dass dann dieser Vorgriff durch einen Kredit auf zukünftigen Mehrwert, dass dem wirklich batsch das weggeschlagen wird. Dann stellt sich raus, das ist ja vollkommen unrealistisch, ja, dieser Vorgriff auf die Zukunft. Ja. Diese wirkliche reale Mehrwertproduktion folgt ja gar nicht mehr nach. Nun, das ist jetzt bei Marx alles ganz abstrakt, zum Teil nicht so genau ausgeführt, wie ich das jetzt gemacht habe, weil man darf eben nicht vergessen, Marx, ist vor 150 Jahren geschrieben. Er hat die abstrakte Logik der kapitalistischen Dynamik sozusagen versucht zu erfassen und hat es auch in vieler Hinsicht erfasst. So, und jetzt komme ich zurück zum historischen Charakter unserer Krise jetzt, seit den 1970er Jahren. Ich habe ja gesagt, diese Kette, das hat schon ist ein langer Vorlauf schon. Meine These ist dabei, dass der Charakter der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik schon damals bedeutet hat, erstmals läuft die Wegrationalisierung abstrakter Arbeit schneller und in größerem Umfang als die Erweiterung der Märkte. Das heißt, das hat was zu tun mit Personalcomputer und IT-Entwicklung. Man kann es übrigens sehen, also was den Kompensationsmechanismus betrifft, dass der da nicht mehr greift, an der Entwicklung der Informationstechnologie der Personalcomputer. Was in den 70er Jahren noch die Kapitalkraft eines mittleren Unternehmens erfordert hat, kriegen heute von der Rechnerkapazität die Kinder zu Weihnachten geschenkt. Und eingehen in den Massenkonsum ganz genauso. Ja? Jeder hat heute dieses Ding in der Tasche, so ziemlich jeder, und jeder hat einen PC daheim stehen. Nicht? Und das ist in die Massenproduktion gegangen. Nicht? was in den 70er Jahren noch so klobig da in einem halben Raum erfordert hat und wo 10 Spezialisten drumherum saßen, das macht heute jedes Kind daheim. Ne? Also auch wieder scheinbar ganz ähnlich wie beim Auto. Nur die Reabsorption von massenhafter Arbeitskraft durch diese Erweiterung der Märkte, die kam nicht mehr. Eben weil das Rationalisierungspotenzial historisch erstmals größer war und schneller lief. Das heißt, all diese neuen Produkte treten von vornherein extrem arbeitsarm ins Leben. Das, was noch in den fordistischen Industrien passiert ist, nämlich massenhaft durch die Erweiterung der Märkte massenhaft Arbeitskraft zu benötigen, ne, für die zusätzliche Produktion, das entfällt jetzt. Ne? Soziale Folge, weltweite strukturelle Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, der historische Kompensationsmechanismus meiner Diktion nach erlischt. Jetzt kann man sagen, ja, bitte dich, Ende der 70er Jahre und 80er Jahre soll das schon gewesen sein. Jetzt haben wir 2009 und das ist doch noch nicht passiert. Ja? Zwar haben wir die Wegrationalisierung von Arbeitskraft, aber das Kapital hat doch munter weiter akkumuliert. Stimmt das überhaupt? Also zunächst mal muss man sagen, wenn dieser Kompensationsmechanismus erlischt, wenn also das nicht mehr geht, diese zusätzliche Reabsorption von massenabstrakter Arbeit, dann ist natürlich auch das Kreditsystem sozusagen am Ende historisch. Ne? Dieser weite Vorgriff auf die Zukunft, das, was Marx so vage angedacht hat, was da passieren könnte, das wird jetzt real. Nur wird es halt in einem historischen Prozess real. 30 Jahre sind historisch. Ich spreche da von der historischen Zeit, ne, im Unterschied von unserer Augenblickswahrnehmung. Ne. Wir sind da so geeicht, gerade durch die Vermarktwirtschaftlichung auch unserer Psyche, dass wir also im historischen Zeitraum gar nicht mehr denken können, sozusagen. Ne. Was schert mich mein Geschwätz von gestern? Was war vor 3 Jahren? Ja, wir sind jetzt, immer nur jetzt. Aber das im Zusammenhang von 30 Jahren historisch eine Sekunde ist, weniger eine Millisekunde, ja. Das wird dann nicht gesehen. Ich sage jetzt Ihnen, im Grunde ist das schon in diesen 30 Jahren, diese Kette von Finanzkrisen, wo sich jetzt der Knoten sozusagen schürzt, das ist alles genau dieser Zusammenhang, Erlöschen dieses Kompensationsmechanismus und Krachen des Kreditsystems durch zu weiten Vorgriff auf die Zukunft, der jetzt nicht mehr eingelöst werden kann. Jetzt kann man natürlich sehen, wie in dieser historischen Millisekunde, was da alles passiert ist. Ne? Zunächst mal, das hat man natürlich schon in den 70er Jahren gemerkt und Anfang der 80er Jahre, sinken der Wachstumsraten, oh Gott, wie soll das weitergehen? Da hat man versucht, die drohende Krise durch die Erweiterung des Staatskredits zu kompensieren. Das war noch angefangen mit der Willy-Brandt-Ära und dann bis zu den Anfängen der Ära Schmidt und Kohl dann später. Ich nenne es immer die Willy-Brandt-Gaswerk-Architektur, da wurden die Reformhochschulen hochgezogen, in Einspeisung von Staatsgeld in Infrastrukturinvestitionen, in Bildung, Sozialstaat. Ne? Irgendwie kommt einem das ja bekannt vor. Ne? Also das war damals im relativ großen Maßstab. Es wurden Einkommen und Kaufkraft indirekt vermittelt aus Staatskredit erzeugt. Nun, weil dieser erweiterte Staatskredit aber zunehmend weniger aus realer Mehrwertproduktion gedeckt werden konnte, also aus realen Steuereinnahmen, die reale Mehrwertproduktion abschöpft. Das ist ja sozusagen das reelle Einkommen des Staates im Kapitalismus. Weil das immer weniger ging, weil also der Staat auch seine Kreditkette sozusagen zu weit in die Zukunft gelegt hat, nicht mehr gedeckt durch die langsam zurückgehende reale Mehrwertproduktion, gab es eine Konsequenz, nämlich die Inflation. Mit teilweise zweistelligen Wachstumsraten, selbst in den Kernländern, USA zum Beispiel, und Hyperinflation in der gesamten Peripherie. Und da kam dann das, was man dann später als die berühmte neoliberale Revolution bezeichnet hat. Das heißt, die Ursache dieser Inflation, die wurde nicht im Mangel an realer Mehrwertproduktion gesehen, sondern bloß in der erweiterten Staatstätigkeit. Dann hieß es also Zurückfahren dieses ganzen Staates, natürlich auch des Sozialstaats, Bildung, Infrastrukturen, alles den Selbstheilungskräften des Marktes überlassen, Privatisierung, Deregulierung als die zentralen Stichworte, Deregulierung nicht zuletzt der Finanzmärkte, nicht aus Jux und Tollerei, sondern aus der Not dieser damals schon manifesten Krisenentwicklung. Und was hat man im Grunde gemacht? Das Problem lediglich vom Staatskredit auf die privaten Finanzmärkte verlagert. Da ging es dann los. Nämlich erste Stufe, Entfesselung einer immer weiter umgeschuldeten globalen Verschuldungsökonomie. Die berühmten Schuldenkrisen der Dritten Welt, sozusagen der Anfang dieser Kette, dieser Krisen, aber auch schon Beginn der Banken- und Finanzmarktkrisen in den Zentren. Das wurde durch immer neue Deregulierung und durch immer neue Einspeisung von Notenbankgeld sozusagen entfesselt, diese Verschuldung, mit einem Aufbau immer größerer Schuldenketten. Zweite Stufe, das hat natürlich nicht genügt. Es hat sich eine sogenannte, die berühmte Finanzblasenökonomie entwickelt. Auch nicht aus Bosheit der Spekulanten oder weil irgendwelche Figuren da im Hintergrund die Fäden gezogen haben und dergleichen, sondern auch aus der Not. Ja? Die reale Verwertung ging schon zurück, die wurde zurückgefahren. Es entstand eine substanzlose Verwertung oder scheinbare Wertschöpfung durch die Zirkulation von Finanztiteln wie Aktien und Immobilien. Also die berühmten Aktien- und Immobilienblasen. Scheinbar Verwandlung von Wert in Mehrwert, von Geld in Mehrgeld, ohne Dazwischenkunft dieser lästigen Masse von abstrakt menschlicher Energie, abstrakter Arbeit in realen Produktionsprozessen. Nun hätte das natürlich nicht ausgereicht, denn dann hätte sich ja nur dieser Finanzüberbau aufgebläht, diese Finanzblasen, es hätte diese simulative Verwertung von Kapital gegeben, aber auf der berühmten realökonomischen Ebene hätte es ja sozusagen die Weltwirtschaftskrise sehr schnell geben müssen. Dann wären auch diese Blasen viel schneller geplatzt. Und jetzt gab es aber da historisch ein gewisses Novum, eine dritte Stufe, nämlich die Einspeisung von Finanzblasengeld in die sogenannte Realökonomie. Jetzt Erzeugung nicht mehr durch den Staatskredit primär, sondern durch diese Finanzblasen Erzeugung von künstlicher Kaufkraft ohne reale Grundlage für Investitionen und Konsum. Und daraus entstand sowas wie eine künstlich ernährte globale Defizitkonjunktur. Einmal auf der Ebene der Immobilien. Es ist also so, wenn so die Immobilienpreise als Finanzblase ständig steigen, weil da ständig die entsprechenden Finanztitel gekauft werden, aus der Not der mangelnden realen Mehrwertproduktion. Dann setzt es sekundär durch dieses ständig steigende Immobilienpreisniveau und die entsprechende Erwartungshaltung natürlich, sekundär eine Produktion in Gang. Nicht? Da werden dann Häuser, Gebäude, Büros, Eigenheime, Wohnungen gebaut. Ja? Nicht, weil sozusagen hier das von reellen Einkommen aus reeller Mehrwertproduktion gefüttert wird, nicht? Sondern weil man nur erwartet, die Preise steigen ja weiter. Nicht? Man kann also sozusagen in dieser Blase gewinnen und man sind dann sogar Häuser schon verkauft worden, bevor sie gebaut worden sind. Nicht? Aber diese scheinbare Produktion, die da in Gang gesetzt wird, ist ja auch real. Nicht? Es kommt Bauindustrie, Zementindustrie, Kipplastwagen, Tod und Teufel wird da in Gang gesetzt. Ja, und der Feld-, Wald- und Wiesenmarxist natürlich, der sagt dann, ja schau doch hin, da wird doch abstrakte Arbeit. Abstrakte Arbeit ist ein ineinandergreifender Prozess. Die jeweils nächste Runde sozusagen dieser endlosen Mehrwertproduktion, die muss aus realen Profiten und Löhnen der vorhergehenden realen Mehrwertproduktion kommen. Wenn die jetzt aus heißer Luft kommt, ja, dann ist sozusagen hier, als ob man ein Haus bauen wollte ohne Fundament, ohne ersten Stock und man fängt mit dem zweiten Stock in der Luft an. Ne? Was beim Hausbau nicht geht, geht aber in der Finanzarchitektur des Kapitals für eine Zeit lang. Und noch viel toller, derselbe Mechanismus, in dem pazifischen Defizitkreislauf, also asiatische Exporte ganz einseitig über den Pazifik in die USA, die Kaufkraft dort nicht aus realen Löhnen und Profiten, sondern aus diesen Finanzblasen, aus Aktien- und Immobilienblasen und damit ein laut, was nicht mal nach dem VWL-Lehrbuch sozusagen über lange Zeit möglich ist, ne? Was völlig an sich irreal ist, ne? Nämlich es wird aus nichts, aus heißer Luft, wird Konsum und Investition generiert, Investition dann in China, in Indien und so weiter, von dort werden die westlichen Märkte, vor allem die USA, beliefert, aber ohne reale Mehrwertgrundlage. Und das war dann das, was als einen Höhepunkt im Sommer 2008 hatte, ne, als man sagt, toll, ne, das läuft doch. Ne, und du Kurz, ne, mit deiner komischen Krisenprognose, ne, da schau dir doch an, massenhaft wird abstrakte Arbeit verwurstet in den chinesischen Fabriken, in Indien, in ganz Asien. Ne, dass das vom Standpunkt der immanenten kapitalistischen Logik aus eigentlich alles ungültig ist, dass das auf tönernen Füßen stehst oder noch genauer heiße Luft ist, dass diese sogenannten Arbeitsplätze überhaupt keine reale Mehrwertproduktion sind, weil sie in Gang gesetzt worden sind durch eben Finanzblasengeld. Ne? Das wollte man da nicht sehen, will man teilweise bis heute nicht sehen. Naja, und jetzt die vierte Stufe, jetzt haben wir es ja seit Herbst 2008, die ganze Herrlichkeit bricht zusammen. Entwertungsschocks auf den Finanzmärkten, erstmals global, die müssen natürlich nach einer Inkubationszeit die innere Schranke der realen Verwertung ja nicht generieren, die ist ja schon längst da, sondern zum Vorschein bringen. Diese Fütterung, künstliche Ernährung der globalen Konjunktur aus Finanzblasen, die geht nicht mehr, die hat aufgehört. Jetzt kommt dann die fünfte Stufe, ne? Die Rückverlagerung auf den Staatskredit, auf den Staat als Deus ex machina. Nun ist natürlich so, staatliche Rettungspakete zur Sanierung der Bilanzen, Hoffnung auf Rückkehr des sogenannten Vertrauens, dass das also alles wieder in Gang kommt. Das ist aus der Perspektive, die ich jetzt hier geschildert habe, eigentlich illusorisch. Ne? Und jetzt kommt es eigentlich historisch zum Treffen. Ja? Ist der Staat wirklich der Deus Ex Machina? Ist er wirklich diese letzte Instanz, die durch seinen Befehl, durch sein bloßes Gewaltverhältnis sagen kann, das Geld, ja, das aus der realen Mehrwertproduktion leider nicht mehr kommen kann, ja, das kreiere ich jetzt per mein Gewaltverhältnis. Ich sage euch, das Geld, was ich jetzt drucke oder einfach per Notenpresse in Gang bringe, das ist gültig. Ja. Und damit könnte man natürlich sagen, warum denn nicht gleich so? Warum überhaupt diesen ganzen komischen Umweg? Ja? In Wirklichkeit ist es natürlich so, der Staat ist vollkommen abhängig von realer Mehrwertproduktion in dem entsprechenden Umfang, der nötig ist auf der erreichten Produktivitätsstufe. Und darauf hat er keinerlei Einfluss. Er kann nicht per Befehl neue reale Mehrwertproduktion, das heißt potenzielle Verwurstung von abstrakter Arbeit, hervorbringen. Er hat nur die formelle Kompetenz, über seine Notenbank Geld zu schöpfen. Wenn er das aber macht, dann passiert, und zwar ohne Rückhalt in der realen Mehrwertproduktion, passiert halt genau das, was in den 70er Jahren auf viel niedrigerer Stufenleiter der Entwicklung schon mal passiert ist: das Geld selber wird entwertet. Ja, sechste Stufe wäre dann natürlich, dass über die Rettungspakete hinaus die Konjunkturprogramme in Gang kommen. Es erhebt sich natürlich nur die Frage, wie lang hält der Staat das durch und wie wird das bezahlt, wovon? Also wir haben immer dasselbe Problem, der Staatskredit, der stößt an Grenzen, und zwar er muss dann in irgendeiner Weise aus diesem Dilemma, aus dieser Falle raus, und da sind wir jetzt. So, und jetzt komme ich zum Schluss, nämlich, was ist jetzt von den Entwarnungsdiskursen zu halten? Wie nehmen sich die aus der Sicht dessen, was ich jetzt so skizziert habe? Im Grunde genommen hat niemand gesagt und kann niemand sagen, woher auf der erreichten Produktivitätsstufe der dritten industriellen Revolution, die ist objektiv erreicht, die kann man nicht mehr zurückdrehen. Der Kapitalismus kann allerhand, aber er kann nicht zurück zu einem früheren Produktivkraftniveau. Er kann zum Beispiel nicht zurück zur Dampfmaschine, ne, und sagen, ja gut, mit der Dampfmaschine konnte man noch einen Haufen abstrakte Arbeit verwursten, ne, und jetzt gehen wir da halt zurück. Ne. Das geht nicht. Insofern ist der Kapitalismus eben nicht die ewige Wiederkehr desgleichen, sondern er kann sich nur weiterverwerten auf dem jeweils erreichten Produktivitätsstandard. Und der wird historisch irreversibel in die Höhe geschraubt durch die konkurrenzerzwungene Produktivkraftentwicklung. Das heißt, niemand kann momentan angeben, wo auf diesem Produktivitätsniveau der dritten industriellen Revolution eigentlich wieder Potenziale für die neue, reelle, gültige, kapitalistisch gültige, nach den kapitalistischen Funktionsmechanismen, Verwurstung menschlicher Energie, abstrakt menschlicher Energie herkommen sollen. Es zeigt sich jetzt halt sukzessive, ein großer Teil dieser sogenannten Arbeitsplätze, die scheinbar abstrakte Arbeit wieder generiert haben, allerdings schon im Kontext von globaler Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, ein Großteil davon war sozusagen ungültig, wird jetzt abgewickelt, ne, um es mal in der Terminologie zu sagen, wie das mit der DDR gemacht worden ist, ja, wird abgewickelt. Da haben wir jetzt natürlich, sind wir noch mittendrin. Ja? Das ist noch gar nicht realisiert, das meiste davon. Das wird jetzt erstmal durch diese staatlichen Rettungspakete ein bisschen verzögert. Ne? Jetzt kann man es aber sehen mit der Abwrackprämie. Ne? Da wurde jetzt auch künstlich, das ist ja egal, ob das aus den Finanzblasen kommt, das Geld, oder ob es vom Staat direkt an die Bürger verteilt wird. Ne? pro Nase, solange der Vorrat reicht, 2.500 Euro. Nicht? Menge Leute haben sich übrigens verschuldet, um diese 2.500 Euro mitzunehmen und ihren völlig intaktes Auto verschrotten zu lassen. In Wirklichkeit ist es nach Afrika und Osteuropa natürlich gegangen, aber die Fässer will ich jetzt gar nicht alle aufmachen. Auf jeden Fall hört es ja auf. Der Staat kann das nicht durchhalten. Er kann nicht auf Dauer die mangelnde reale Mehrwertproduktion und daraus erzeugten Einkommen substituieren. Das heißt, diese Abwicklung, die wird halt jetzt sozusagen zeitversetzt stattfinden. Man schätzt, selbst die bürgerlichen Analysten schätzen, dass 30-40% der globalen Autoproduktion zum Beispiel Überkapazitäten sind, die eigentlich stillgelegt werden müssen. Gut, das ist so der eine Punkt, was von den Entwarnungsdiskursen zu halten ist. Also, dass der Staat hier bloß eine Starthilfe gegeben hätte und jetzt das Ganze von selber anspringt und ein selbsttragender Aufschwung käme, ist vollkommen illusorisch. Ja, das ist, gibt's keinen Grund dafür. Ne? Dann hätte ja das alles, was jetzt in den letzten 30 Jahren passiert ist, was jetzt im letzten Jahr forciert passiert ist, überhaupt nicht stattfinden müssen. Ne? Dann, was die den Finanzüberbau angeht, auch da hat ja nur eine scheinbare Beruhigung eingesetzt, auch wieder durch die staatlichen Rettungspakete, durch die Staatsgarantien. Man hofft jetzt eben, dass die nicht wirksam werden müssen. In Wirklichkeit aber sitzen die Banken auf einer riesigen Masse fauler Kredite. Das sind gleichzeitig Gläubigerpositionen. Da muss irgendwann mal, müssen die enteignet, müssen also entwertet werden. Das ist in Billionen Größenordnung. Und wenn die Bad Banks, wo man das jetzt auslagert und zu strecken versucht, ist ja nur eine Zeitverzögerung, wenn jetzt das nicht alles wieder anspringt und man dann sagen kann, ja gut, dann bauen wir es allmählich ab, sondern die Bad Banks, die faulen Kredite, türmen sich da auf, nehmen eine größere Größenordnung ein, eine gewaltigere, als die reellen Bankgeschäfte, die doch auf realer Mehrwertproduktion fußen, die jetzt rapide zurückgeht, dann ist das natürlich unhaltbar. Dann wird der Staat auch tatsächlich hier dann in der Größenordnung diese Garantien einlösen müssen, die er überhaupt nicht einlösen kann, ne? Ohne also sofort eine Rieseninflation zu entfesseln. Es hat noch eine weitere Komponente. In den nächsten Monaten ab Herbst, Winter 2009 ist eine bis jetzt angestaute riesige Pleitewelle zu erwarten. Und zwar woher? Die Konzerne, die sind so unter Druck geraten, da ist ja klar, bei einem Einbruch von 5% des Bruttosozialprodukts allein in der BRD in diesem Jahr, dass sie drastische Sparmaßnahmen ergriffen haben. Also auch Arbeitsplatzabbau, aber vor allem Einschränkung, ja von was? Von ihrer Produktionskapazität, von den Zulieferern. Die Pleitewelle, die allgemein jetzt erwartet wird, in der Wirtschaftspresse kann man das nachlesen, die erfasst wahrscheinlich das gesamte Spektrum der Zulieferindustrien, der ausgelagerten Dienstleistungen und des gesamten Transportsystems, dass ja also diese Defizitkonjunktur ja richtig befeuert worden ist. Und jetzt sagt man, und die Banken, die sollen jetzt diesen Todeskandidaten sozusagen Kredite geben. Ne? Wären sie ja schön blöd. Ne? Die wissen überhaupt nicht, wie viel und wer alles über den Jordan gehen wird. Ne? Jetzt werden sie natürlich denen kein Geld geben, ne? Wo sie sowieso schon auf dem Berg fauler Kredite sitzen. Hinzu kommt noch, dass sie ja stärkere verschärfte Eigenkapitalvorschriften aufgebrummt kriegen sollen. Ne? Jetzt gibt es schon so Diskussionen um den G20-Gipfel. Ja, oh Gott, wenn wir jetzt denen schärfere Eigenkapitalvorschriften auferlegen, den Banken, geben sie ja erst recht keine Kredite. Ne? Also dass die berühmte Re-Regulierung findet gar nicht statt. Die wird verschoben auf die Zeit wieder nach der Krise, wenn alles wieder in Butter ist, vermeintlich. Ne? Und die Banken werden, ob mit oder ohne Eigenkapitalvorschriften, die Kredite eben nicht geben, ja? Weil sie wissen, es gibt eine Pleitewelle und sie wissen nicht, wer alles dabei untergeht. Ne? Und wenn sie den Pleitekandidaten Geld geben, dann heißt das, das können sie gleich verbrennen. Ne? Und dann gibt es natürlich noch das, was die wirkliche globale Defizitkonjunktur seit 2005 eigentlich mitgenommen hat. Das war ja dieser pazifische Defizitkreislauf. Und da sagt man, naja, also der ist ja noch gar nicht so arg berührt. In Wirklichkeit sind die Exporte, diese einseitigen Exporte über den Pazifik, schon gewaltig eingebrochen. Jetzt kommt aber die Erwartungshaltung in diesen Entwarnungsdiskursen. Ne? Jetzt bin ich wirklich beim sozusagen beim blöden Alltag dieser Pseudo-Entwarnungen. Ne? Wird jetzt gesagt, ja, die Amis, die sind ja schon fast wieder raus aus der Krise. Ne? Wie das gehen soll, ja? Wo diese ganze Konjunktur in den USA im Unterschied zum Rest der Welt zu 80% auf dem Konsum beruhte, und dieser Konsum wiederum zu 80% nicht aus reellen Einkommen, sondern aus den Finanzblasen kam. Ja? Und nur darüber diese einseitige Exportwalze über den Pazifik möglich war, wo soll jetzt die Kaufkraft herkommen, um dieses Perpetuum mobile, dieses vermeintliche, weiter am Laufen zu halten? Und umgekehrt die Chinesen. Ne? China, die chinesische Regierung, hat aus ihren Exportüberschüssen, aus diesen Billionen, paar Billionen Dollar, nicht? Die im Übrigen eigentlich auch heiße Luft sind, weil sie ja aufgrund dieser Defizitkonjunktur entstanden sind, was irgendwann, wenn der Dollar also entwertet wird, natürlich werden auch diese Guthaben entwertet, aber solange sie das noch nicht sind oder bloß in dem Maß, wie es bisher geschehen ist, werden die jetzt genommen und da wird reingebuttert, ja, in Konjunkturprogramme. China hat momentan das größte Konjunkturprogramm der Welt mit rund 1 Billion Dollar. Ja. Nur, was machen die denn damit oder was können sie überhaupt machen, dass diese Defizitkonjunktur über den Pazifik, diese einseitige Exportwalze überhaupt möglich war, großenteils mit Investitionen westlichen Kapitals übrigens, ne, in diesen Exportwirtschaftszonen an den Küsten, das ging ja nur durch die Kombination von importierter Hightech und Billiglohn. Ne. Sie können jetzt nicht hergehen und sozusagen ihren paar hundert Millionen Chinesen so Geld einfach geben, dass die jetzt den Schrott selber kaufen. Das gibt dieser Binnenmarkt überhaupt nicht her. Was machen sie also? Kann man übrigens lang und breit in der Wirtschaftspresse lesen. Ja, die stecken das in Infrastrukturprogramme. Und zwar in Häfen, Flughäfen, Terminals, Energieversorgungssysteme und so weiter. Und wenn man sich das so anschaut, das sind alles Investitionen, die momentan China so am Tropf halten, wie bei uns die Abwrackprämie, ne? Alles Investitionen, die auf das Weiterlaufen dieser Exporteinbahnstraße ausgerichtet sind. Und deswegen ist die größte Hoffnung von China, dass also in USA wieder sozusagen der Dollar locker sitzt, dass die Leute aus dem Nichts wieder Kaufkraft haben. Und umgekehrt in USA ist die Hoffnung, dass also die Chinesen sozusagen ohne dies aus eigener Kraft die Weltkonjunktur sozusagen mitziehen. Ja? Dass sie die Ersatzlokomotive werden, obwohl der Motor fehlt. Ne? Also der Motor war ja die künstlich geschaffene Kaufkraft in den USA. Das heißt, unterm Strich insgesamt muss man sagen, diese Entwarnungsdiskurse sind eigentlich ziemlicher Krampf. Also ich kann zumindest nicht sehen, wie das, was ich hier skizziert habe, was man sowohl theoretisch begründen kann, als auch empirisch zu erheblichen Teilen zeigen kann, wie das jetzt sozusagen aus dem Nichts, mit keiner Begründung, einfach so, weil halt irgendwie springt es halt wieder an, wo das herkommen soll. Und was ist dann die Perspektive? Die Perspektive ist natürlich in den kommenden Monaten und Jahren, dass ja, diese Objektivität der Krise zu einer umfassenden, scheibchenweisen und dann auch schubweisen Entwertung führt. Und zwar auf allen Ebenen. Entwertung der Arbeitskraft läuft ja schon lange. Nicht mehr gebrauchte Arbeitskraft, die aufgrund des Produktivitätsstandards überflüssig ist, die ist entwertet. Entwertung des Sachkapitals, wenn eh schon riesige Überkapazitäten da sind, übrigens nicht nur in der Autoindustrie, die sozusagen nur noch künstlich am Laufen gehalten worden sind durch diese künstliche Kaufkraft aus den Finanzblasen oder jetzt aus dem Staatskredit, dann werden die früher oder später entwertet. Der Prozess hat ja schon begonnen. Sachkapital wird genauso entwertet wie Arbeitskraft. Geldkapital, das überhaupt nicht aus realer Mehrwertproduktion stammt, in Form der verschiedenen Kreditsysteme, wird auch entwertet, hat auch bereits angefangen. Das sind ja die Entwertungsschocks auf den Finanzmärkten. Und schließlich das Selbstzweckmedium Geld selber, wenn das so weitergeht, dass die Staaten in ihrer Not eben die Notenpresse anwerfen, damit meinen, durch ihr Gewaltverhältnis könnten sie sozusagen die Verwertung diktieren, werden sie Schiffbruch erleiden, es wird das Geld, das Selbstzweckmedium selber entwertet. Also umfassende Entwertung. Was heißt es aber? Es heißt nichts weiter, als dass die sukzessive, die gesellschaftliche Reproduktion zum Stillstand kommt. Es wird massenhaft Arbeitskraft immer mehr stillgelegt, massenhaft Sachkapital, dann die ganzen Infrastrukturen, die sekundären Sektoren, medizinische Versorgung, Bildungs-, Ausbildungssystem, alles sukzessive stillgelegt, wegen mangelnder Finanzierungsfähigkeit. Da kommt jetzt dann der fetischistische Charakter handgreiflich zum Ausdruck. Ja, es ist alles da. Die menschlichen Fähigkeiten sind da, die Naturressourcen sind da, die technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten sind da, sogar die Produktionsaggregate sind da. Und es wird alles sukzessive stillgelegt, weil es diesem absurden Selbstzweck der Verwertung des Werts nicht mehr genügen kann. Ja, und jetzt ist dann die Frage an die Menschheit, an die Linke, an ja, die Kritik. Ja. Kann die Kritik das realisieren? Kann sie wirklich so weit gehen und sagen, und das auch anhand der realen Erscheinungen und dieser Krisenprozesse deutlich machen, Leute, es geht nicht mehr darum, dass wir die abstrakte Arbeit retten, dass ihr als Funktionsträger der wahre Arbeitskraft euch rettet, sondern es muss jetzt darum gehen, diesen ganzen Form- und Funktionszusammenhang zu überwinden, wegzuschieben, kaputt zu machen, zu sagen, das ist selber ungültig. Ja? Das geht nicht mehr und das wollen wir nicht mehr. Das heißt aber, dieser ganze systematische Zusammenhang von abstrakter Arbeit, Wert, Geld, Warenform, Kapitalform, Staat, ja, Markt, dieses ganze System, das ist obsolet. Thank you. Und jetzt, wenn man das sich hinstellt, zum Beispiel vorm Kaufhof und das sagt, da tippen die Leute sich an die Stirn. Ne? Das heißt, die Realisierungsfähigkeit dessen, was hier abläuft, ist momentan anscheinend gering. Und ich denke trotzdem, dass in dem Maße, wie die Krise fortschreitet und entsprechend katastrophale Auswirkungen hat, das, was Marx eben auch als die drohende Barbarei bezeichnet hat, kann diese Kritik vielleicht doch greifen. Das ist zumindest das, was man probieren muss. Das geht aber nicht, wenn man nur appelliert, ja, sozusagen an den gesunden Menschenverstand und sagt, ja, ihr wollt doch ein gutes Leben haben. Natürlich wollen alle ein gutes Leben haben. Aber sie wollen es in diesen kapitalistischen Formen haben. Und das ist das, was man sozusagen die Schwierigkeit, wo man nicht so einfach an einen unmittelbaren Materialismus appellieren kann, sondern man muss zugleich sagen, euer materielles Interesse befindet sich in einer verrückten Form und wenn ihr das nicht realisieren wollt und mit dieser Form Schluss machen wollt, dann werdet ihr am Schluss auch nichts mehr zu fressen kriegen. Das war für heute Sachzwang FM. Heute mit einem Vortrag von Robert Kurz zur Frage, hat der Kapitalismus sein Verfallsdatum überschritten? Und natürlich ging es nur vordergründig um die Aktualität der Krise. Denn wer gut zugehört hat, dem müsste ja aufgefallen sein, dass die Triebkräfte dieser Krisenentwicklung schon seit Jahrzehnten andauern, eigentlich dem Kapitalismus immer schon inhärent waren und man sich also gar nicht wundern müsste. Hat der Kapitalismus sein Verfallsdatum überschritten? Den Vortrag hat Robert Kurz Ende September 2009 hier in Karlsruhe gehalten. Er schreibt seit den 80er Jahren in verschiedenen Publikationen. In der Zeitschrift Krisis hat er geschrieben, mittlerweile in der Zeitschrift Exit. Und Sachzwang FM mitsamt Dr. Indoktrinator verabschiedet sich nun bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Auf Wiederhören.